unsere Schatten verschlingt. Moritz, mein Bruder, tritt leise. Schau, wie das Licht in der Ferne ertrinkt. Scharon ruft zur Reise. Unsere Schwester wird im Boot bei ihm sein. Moritz, hilf mir einen würdigen Stein, ihr auf das Lager zu tragen. Komm, pack mir dann und mir danach beim Wein Lebewohl zu sagen. Ach, Todesvorspiel im düsteren Reich, unter den wispernden Lügen. Schönheit und Hässlichkeit werden sich gleich, sich im Tod verbinden. Glück sonst so dreist wie der wirbelnde Wind, meidet die Städten, die dem Tod eigen sind. Niemand mag hier gerne schaffen, Feinde bereuen, zerbrechen geschwind. Vor dir ruft ihre Waffe. Armsünderglöckchen im Großglockenklang, der Küste nun tritt ihr ins Freie. Ist er würdig und frommer Gesang, gibt dem Ort die Weihe. Blumen zertreten folgt das Trauergeleit, am frischen Grabe steht der Sarg schon bereit. Dort an der schattigen Mauer, jeder verbeugt sich, nimmt an Teil am Leid, jeder pflegt seine Trauer. Sie hat jetzt Ruhe vor Schlägen und Streit, Löffbergs geplagte Gemahlin. Jetzt ist es soweit. Jetzt gibst du dich deiner Qual hin. Ach, wir nehmen heute Abschied von ihr. Ach, wie soff sie gerne Branntwein und Bier. Lustig waren ihre Gelage. Durstig war sie und durstig sind wir. Du stehst im